Nun, ihr Süßen, gebt fein Acht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Heute kommt es von der HDK. Dort sind die Forderungen da. Drum, ihr Süßen, gebt fein Acht. Wir haben euch etwas mitgebracht. Zu den HDK-internen Forderungen zählt, dass die HDK-Gebäude durchgehend geöffnet bleiben und dass sie behindertengerecht ausgestattet werden. Dass die Faschismusforschung an allen Fachbereichen verstärkt wird, dass ökologische Belange stärker mit einbezogen werden, in Theorie und Praxis, und dass die Frauenforschung an allen Fachbereichen ausgeweitet wird. Außerdem fordern wir verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit, also Anerkennung von fachbereichsfremden Studienleistungen, verstärkte Zusammenarbeit in fachbereichsübergreifenden Projekten und dafür die Einrichtung eines Medienpools, sodass die technische Ausstattung der Projekte gewährleistet ist. Dauerhafte Einrichtung von autonomen studentischen Seminaren, die weitgehend fachbereichsübergreifend sein sollen und in den Studienordnungen anerkannt werden. Für diese interdisziplinäre Zusammenarbeit fordern wir die Bildung eines studentischen Instituts. Wir arbeiten bereits an einer detaillierten Konzeption, die noch vor Ende des Wintersemesters dem Akademischen Senat zur Abstimmung vorgelegt wird. Darüber hinaus fordern wir verstärkte Zusammenarbeit mit außeruniversitären Gruppen und intensiveren Austausch mit anderen Hochschulen im In- und Ausland. Was die Hochschulpolitik anbetrifft, fordern wir unter anderem gleichberechtigte Mitbestimmung der Studentinnen und Studenten in den Gremien. Zurzeit gibt es kein einziges Gremium, in dem die Professoren nicht über die Stimmmehrheit verfügen. Strikte 50-prozentige Quotenregelung für Frauen bei gleicher Qualifikation, das heißt bevorzugte Einstellungen von Professorinnen an der HDK. An einigen Fachbereichen gibt es momentan keine einzige Professorin. Behebung der wirklich gravierenden Mängel an Personal, Räumen und Material. Weiterhin fordern wir die Schaffung und Erhaltung von billigem Wohnraum, auf den gerade wir Studenten angewiesen sind, sowie volle Lern- und Lehrmittelfreiheit für alle. Und natürlich Rücktritt von Turner und Kevenick als Hauptverantwortliche der Hochschulmisere. Hier ging's ums Haben und ums Sein. Nun gute Nacht und träumt recht fein. Die katastrophalen Studienbedingungen, gegen die wir derzeit streiken, sind Ausdruck der CDU-Hochschulpolitik, also mehr als nur ein Fauxpas, nämlich Teil eines Programms, welches Bildung einseitig auf den Aspekt marktwirtschaftlicher Effizienz hin orientiert. Wir aber wollen nicht nur eine Ausbildung, die uns zu Waren auf dem Arbeitsmarkt reduziert. Wir wollen wirkliche Bildung, das heißt eine differenzierte und kritische Einführung in selbstständiges, wissenschaftliches Arbeiten ohne Abstraktion vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext. Uns darauf Schmarotzer auf Kosten der Allgemeinheit zu schalten, schießt am Ziel vorbei. Die Studienbedingungen sind nämlich gerade deshalb so mies, weil die Hochschulen systematisch der Allgemeinheit entzogen werden. Durch massenweise Mobilisierung ist es uns endlich gelungen, einen ersten kleinen Erfolg zu erzielen. Daraus folgern die sogenannten Lernwilligen, die zurzeit die autonomen Seminare schwänzen, dass das Mitleid der Öffentlichkeit zu Genüge strapaziert sei. Der Alltag ruft. Ein aktiv verstreiktes Semester kommt vielen ungelegen, sicher. Wir haben aber nur dann eine wirkliche Chance, unsere Forderungen durchzusetzen, wenn wir jetzt, wo ein erster Erfolg unsere Macht bestätigt hat, weiter streiken. Wenn wir uns nicht mit kleinen Geschenken abspeisen lassen, uns nicht spalten lassen. An Symptomen herumzudoktern heißt, die Missstände erträglicher zu gestalten. Wir aber wollen die Missstände beseitigt wissen. Bleibt noch anzumerken, dass wir uns entschieden dagegen aussprechen, dass willkürlich aktive Studentinnen aus der Gemeinschaft gerissen, bestraft, bedroht und als Redelsführer gebrandmarkt werden. Unser Präsident, von der SPD übrigens, will einfach nicht begreifen, dass in unserer Basisdemokratie der befreiten Hochschulen kein Platz ist für Profilneurotiker. Alle Entscheidungen gehen von der Basis der Studentenschaft aus und werden von allen getroffen. Wir haben keine Anführer und wollen sie auch nicht, denn wir haben keine Angst vor der Basisdemokratie, auch wenn sie anstrengend ist. Wir lassen uns weder durch plumpe Anbiederei auf der einen Seite, noch durch polizeirechtsstaatliche Repressionen auf der anderen Seite einschüchtern oder spalten. Der Streik geht weiter. Übrigens, da ist noch was. Wer Pressemitteilungen der Pressegruppe der TFH nachmacht oder fälscht, beziehungsweise nachgemachte oder gefälschte Pressemitteilungen in Umlauf bringt, wird mit der Teilnahme an mindestens 15 Sitzungen des Akademischen Senats bestraft.